Kapitel 49. Die Sehnsucht nach dem ewigen Leben. Erstens. Das Verlangen nach der ewigen Heimat ist eine Gnade. Der Herr: Mein Sohn, wenn du merkst, dass dir von oben her die Sehnsucht nach der ewigen Seligkeit zuströmt und du gern das Gezelt des Leibes verlassen möchtest, um meine Herrlichkeit ohne den Schatten des Wechsels schauen zu können, dann weite dein Herz und nimm diese heilige Eingebung mit ganzem Verlangen in dich auf. Sage der höchsten Güte innigsten Dank, dass sie so huldreich mit dir verfährt, so freundlich dich besucht, dich zu solcher Glut anregt und dich so mächtig aufrichtet, dass du nicht durch eigene Schwere zum Irdischen herabsinkst. Nicht deinem eigenen Mühen und Denken verdankst du das, sondern allein der Gnade des Himmels und der göttlichen Fürsorge, die sich zu dir herablässt, und weil Gott ein Auge auf dich geworfen hat. Du sollst nämlich in der Tugend fortschreiten, in der Demut wachsen, für kommende Kämpfe dich rüsten, mir mit der ganzen Liebe deines Herzens anhangen und mit glühendem Willen dienen. Zweitens. Dein Verlangen ist noch nicht lauter genug. Mein Sohn, oft brennt das Feuer, aber ohne Rauch steigt die Flamme nicht empor. So flackert auch die Sehnsucht mancher Menschen zwar dem Himmlischen zu, aber sie sind nicht frei von der Versuchung zu fleischlichen Gelüsten. Was sie tun, geschieht nicht in der ganz reinen Absicht, Gott zu ehren, obwohl sie das flehentlich von ihm erbitten. So ist es auch oft mit deiner Sehnsucht, von der du glaubst, dass sie so ungestüm sei. Was vom Eigennutz befleckt ist, ist noch nicht rein und vollkommen. Erbitte nicht, was dir angenehm und bequem ist, sondern was mir wohlgefällt und zu meiner Ehre gereicht. Wenn du recht urteilst, musst du meinen Willen all deinem Verlangen und Begehren vorziehen und ihm Folge leisten. Drittens. Die Zeit, da dein Verlangen gestillt wird, ist noch nicht gekommen. Ich kenne deine Sehnsucht und habe deine vielen Hilferufe gehört. Du möchtest schon in der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes sein. Römer 8,21. Du freust dich schon auf das Haus der Ewigkeit und auf das von Freude beherrschte himmlische Vaterland. Aber noch ist diese Stunde nicht gekommen. Noch ist es eine andere Zeit, die Zeit des Kampfes, der Mühe und Prüfung. Du möchtest vom höchsten Gute gesättigt werden, aber noch kannst du es nicht erreichen. Ich bin es, warte auf mich, spricht der Herr, bis das Reich Gottes kommt. Noch musst du auf Erden erprobt und in vielen Dingen geübt werden. Trost wird dir bisweilen gegeben, volle Sättigung aber wird dir nicht gewährt werden. Sei also stark und beherzten Mutes, sowohl in deinem Tun als im Ertragen dessen, was der Natur zuwider ist. Viertens. Inzwischen stirb allen Dingen ab. Einen neuen Menschen musst du anziehen und ein anderer Mensch werden. Oft musst du tun, was du nicht willst, und was du willst, musst du lassen. Was andere wünschen, wird Erfolg haben. Was du selber wünschest, geht nicht vonstatten. Was andere sagen, wird gehört. Was du sagst, wird für nichts geachtet. Andere bitten und sie erhalten. Du bittest und wirst nichts erlangen. Andere werden groß sein im Munde der Menschen. Von dir aber wird man schweigen. Anderen wird dieses oder jenes übertragen. Du aber wirst zu nichts für tauglich gehalten werden. Das wird die Natur zuweilen traurig stimmen. Und es ist schon etwas Großes, wenn du es schweigend erträgst. In diesen und vielen ähnlich liegenden Dingen pflegt der treue Diener des Herrn geprüft zu werden. Es muss sich zeigen, ob er sich überwinden und mit allem zu brechen vermag. Es gibt kaum etwas, worin dir das Sterben so Not tut, als dieses eine anzusehen und zu ertragen, was deinem Willen zuwiderläuft, besonders dann, wenn etwas befohlen wird, was dir unangemessen und weniger angebracht erscheint. Und weil du es nicht wagst, der höheren Gewalt, der du unterstellt bist, zu widerstehen, so erscheint es dir hart, dem Winke eines anderen zu gehorchen und auf alles persönliche Urteil zu verzichten. Fünftens. Das Absterben ist dir möglich im Blick auf den ewigen Lohn. Aber denke, mein Sohn, an die Frucht dieser Mühen, an ihr schnelles Ende und ihren überaus großen Lohn. Dann werden sie dir keine Beschwerden bringen, sondern deiner Geduld eine Quelle stärksten Trostes werden. Hebräer 6,18. Denn für das bisschen Willen, das du jetzt freiwillig aufgibst, wirst du im Himmel stets deinen Willen bekommen. Dort wirst du alles finden, was du wünschest, alles, was du ersehnen kannst. Dort hast du die Gewalt über alles Gute, ohne die Furcht, sie zu verlieren. Dort ist dein Wille stets eins mit dem meinen. Es wird nichts Fremdes, nichts Eigenes begehren. Dort wird dir niemand widerstehen, niemand Klage gegen dich führen, niemand dich hemmen oder dir in den Weg treten. Alles, was dein Herz begehrt, ist vorhanden, und alle deine Wünsche werden gestillt und restlos erfüllt werden. Dort werde ich die erlittene Schmach mit Herrlichkeit vergelten, die Trauer mit einem Festgewande, den letzten Platz mit einem Herrscherthron für alle Ewigkeit. Dort wird die Frucht des Gehorsams sichtbar. Die Mühe der Buße wird sich in Freude verwandeln und die demütige Unterwerfung mit Herrlichkeit gekrönt. So beuge dich jetzt demütig unter alle Hände. Die Frage, wer dies gesagt oder befohlen hat, lass dir kein Gegenstand der Sorge sein. Das sei vielmehr deine große Sorge, alles gut aufzunehmen und in reiner Absicht auszuführen, was man von dir fordert oder wünscht. Mag es vom Vorgesetzten oder einem Jüngeren oder einem Gleichaltrigen kommen. Mag der eine dies, der andere jenes anstreben, der eine sich hierin, der andere darin rühmen, und mag es tausend und tausendmal gelobt werden, freue du dich weder des einen noch des anderen, sondern dessen, dass man dich verachtet und mich allein achtet und ehrt. Das sei dein Wunsch, dass Gott allzeit in dir verherrlicht werde, sei es durch dein Leben, sei es durch dein Sterben. Philipper 1,20.